siehst uns nicht, doch du kannst uns spüren. Du bist Teil der Masse, die wir führen. Uns gibt es schon so ewig lang. Mit dem Zeichen des Dreiecks und der Schlange ziehen die Fäden ganz verborgen. Schüren der Völker alter Sorge. Der Plan der Kriege hat begonnen. Das Blut der Völker ist geronnen. Im ersten Kapitel mussten sie weichen. Die Zaren und Kaiser und desgleichen. An ihrer Stelle traten die roten Genossen, Verräter und Banknot. Im zweiten Kapitel mussten sie weichen. Die Nationen im Tausch mit unseresgleichen. Vielfalt der Völker zählt nichts mehr. Ein durchsetztes, blindes Massenherr. Die Vielfalt der Völker zählt nichts mehr. Ein durchsetztes, blindes Massenherr. Das dritte Kapitel noch nicht vollendet. Doch die meisten Menschen sind schon verblendet. Im vollkommenen Verdummungswahn legen die Stasiaten selber an. Überall in der Welt Konflikte geschürt. Marionette zu Häuptern der Ländler gebührt. Ein globaler Bürgerkrieg hat jetzt begonnen. Eure Zeit in den Händen ist nun zu ahnen. Du siehst uns nicht, doch du kannst uns spüren. Du bist Teil der Masse, die wir führen. Unser Plan der Kriege hat begonnen. Das Blut der Völker ist geronnen. Im ersten Kapitel mussten sie weichen. Die Zaren und Kaiser und desgleichen. An ihrer Stelle traten die roten Genossen, Verräter und Banknoten. Im zweiten Kapitel mussten sie weichen, die Nationen im Tausch mit unseresgleichen. Of their sight.